Ey, die Leiter zum Erfolg, die ist ziemlich hoch. Und meine Chancen für den Kampf, die sind riesengroß. Leute wissen es bereits, ich bin sehr begabt, heldenhaft. Ey, mein Wille zum Erfolg, der ist bärenstark. Ehrlich gesagt, fühl ich mich in dieser Szene alleine, weil die Konkurrenz im Game versucht aufs Gehen zu scheißen und gibt nur Disrespect, indem sie Songs ignorieren und sie so vergesslich sind, weil sie nur Bombs inhalieren. Ey, die Leiter zum Erfolg, die ist ziemlich hoch. Und meine Chancen für den Kampf, die sind riesengroß. Leute wissen es bereits, ich bin sehr begabt, heldenhaft. Ey, mein Wille zum Erfolg, der ist bärenstark. Ehrlich gesagt, fühl ich mich in dieser Szene alleine, weil die Konkurrenz im Game versucht aufs Geben zu scheißen und gibt nur Disrespect, indem sie Songs ignorieren und sie so vergesslich sind, weil sie nur Bombs inhalieren.